Polly, unverkennbar gesungen von Kurt Cobain. Der war traurig, er war wütend und ein Junkie. Er war der Sänger der Band Nirvana und heute vor 20 Jahren hat er sich erschossen. Ein Tag, der in die Musikgeschichte eingegangen ist. In Seattle war die Band Nirvana zu Hause, verstand sich als alternativ und unabhängig und löste Anfang der 90er Jahre ein musikalisches Erdbeben aus. Kurt Cobain und Nirvana prägten den Musikstil Grunge, was auf Deutsch so viel heißt wie Dreck oder Schmutz, und eine Mischung ist aus Punk und Heavy Metal. Klaus Walter ist Musikjournalist und jetzt für uns in Hamburg im Studio. Herr Walter, das Album Nevermind von Nirvana vertrieb Anfang 1992 den großen Michael Jackson von Platz 1 der Charts. Was war es denn, was den Grunge damals so erfolgreich gemacht hat? Ja, ich glaube, das ist diese spezielle Konstellation, dass wir gegen sie, auf der einen Seite der böse, der verlogene Mainstream, eine Rockmusik, die sich weit entfernt hatte von ihren Ursprüngen und auch von den Fans, und auf der anderen Seite diese neue Bewegung, Grunge eben, die sich genau auf diese Anfänge wieder besinnt, die dichter an den Fans dran ist, die wilder ist, also weniger Stadionrock als Clubmusik. Und diese Konstellation mit diesen relativ simplen Antagonismen und diese Frontstellung, das hat damals die Identifikation erleichtert, gerade für junge Leute. Und diese Konstellation, die haben wir heute nicht mehr. Und wenn Sie von simplen Antagonismen sprechen, war das denn eine simple Musik? Kann man das so sagen? Naja, sie war, der Amerikaner würde sagen, in your face, also direkt, basal. Viele von diesen Bewegungen waren ja erstmal eine Reduktion. Der Rock'n'Roll war eine einfache Musik, Punk war eine einfache Musik. Und so ähnlich war es auch mit Grunge. Sehr direkt und zwei Gitarren oder eine Gitarre und Bass, Schlagzeug hat gereicht. Und Kurt Cobain war eben der Frontmann. Er wird nicht nur als genialer Musiker beschrieben, sondern auch als wirklich beeindruckende Persönlichkeit. War er das? Ich glaube, gegen den Begriff Frontmann hätte er sich schon gewehrt, weil die Faszination von Nirvana und auch anderen Bands, aber vor allem von Nirvana, natürlich stand er vorne dran, aber das war auch nicht so ein Rockmusik-Heldenmodell, sondern eher die Gruppe stand im Vordergrund. Und ich glaube, dass er tatsächlich auch darunter gelitten hat, dass er so der Posterboy dieser Bewegung wurde. Und beeindruckende Persönlichkeit, ich weiß es nicht, die Faszination auf jüngere Leute finde ich nachvollziehbar. Er war eben nicht dieses weit entfernte Idol, das hinter Schlossmauern residiert, wie die Rockmusiker damals, sondern ein eher verletzlich wirkender Typ in Alltagsklamotten, so quasi einer wie du und ich, der aber trotzdem Songs geschrieben hat, mit denen du und ich uns dann identifizieren konnten. Und das ist ja das Versprechen jeder guten Popmusik, dass sich identifizieren können. Und er war auch, was wichtig ist, der Gegenentwurf zum Typ Rock-Macho dieser Zeit. Also er schminkte sich schon mal die Augen, trat in Frauenkleidern auf. Und das war ein Albtraum für die männerdominierte Rockwelt dieser Zeit. Aber man wusste ja nie, was er als nächstes tun würde. Ob er jetzt einen Nervenzusammenbruch erleiden würde, ob er seine Gitarre als nächstes zertrümmert, ob er überhaupt Lust haben würde, das Lied, das er gerade singt, auf einem Konzert zu Ende zu singen. Ich glaube, es war nicht ganz einfach, mit ihm auf Tournee zu gehen, oder? Nee, sicherlich nicht. Wobei das natürlich auch zur Selbstdarstellung zwangsläufig gehört, dass also jeder kleine Aussetzer, jeder kleine, in Anführungszeichen, Nervenzusammenbruch wurde ja von der Presse unglaublich hochgespielt. Also das ist ja dieser Voyeurismus, der will bedient werden. Und ich glaube, dass es auch mit dem wahnsinnigen Tempo zu tun hat, mit dem dieser Aufstieg damals stattfand. Und heute vor 20 Jahren hat er sich dann erschossen mit der Schrotflinte. Und manche sagen, es war eben genau dieser Widerspruch zwischen dem Anspruch, alternativ und unabhängig sein zu wollen, also eine Untergrundbewegung musikalisch auf die Beine stellen zu wollen und dann doch in die Mühlen des Big Business zu geraten, der Musikproduktion. Meinen Sie, das war es tatsächlich, was ihn zu diesem wirklich finalen Schritt bewogen hat? Na, wir wissen das natürlich alle nicht. Ich glaube, so eine Entscheidung, da kommen immer verschiedene Aspekte zusammen, auch Aspekte, von denen wir überhaupt nichts wissen können aus der Distanz. Wobei der von Ihnen erwähnte Aspekt spielt bestimmt eine Rolle. Also das angeblich Authentische, das ist ja das kostbarste Gut im Pop, die kostbarste Ware. Und Cobains Leiden unter den Verhältnissen kam schon sehr überzeugend rüber. Aber wenn du jeden Abend auf der Bühne stehst und leiden sollst auf dieselbe Art, dann wirst du eben zwangsläufig zum Schauspieler. Und das ist dieser Authentizismus, der eben so gefragt ist und der auch nicht auszurotten ist gewissermaßen. Also dann kommt die Authentizität aus der Retorte. Das sind eben die Regeln des Showgeschäfts. Und unter diesem Konflikt, glaube ich, hat Cobain gelitten, dass er quasi sehenden Auges miterleben musste, wie er zu so einem, wie gesagt, Posterboy wird, der er gar nicht sein wollte. Aber er war tatsächlich dieses Idol mit der sehr großen Strahlkraft. Gibt es eigentlich heute noch Idole wie ihn? Ja, das ist wesentlich, wesentlich schwieriger geworden, weil eben die Welt auch nicht mehr so übersichtlich ist. Die Fronten, von denen ich gesprochen habe, hier der Mainstream, da der Underground, das haben wir nicht mehr. Und diese hehren, aufrechten Helden aus dem Underground, die sind auch nicht mehr so da. Es gab ja damals zwei entscheidende Worte, Independent und Alternative. Alternative Rock und Independent. Und wenn man die heute mal auf die Probe stellt, dann müsste man fragen, unabhängig von was eigentlich und einer Alternative zu was. Heute zerfällt die Popmusik eigentlich in tausend kleine Nebenflüsse. Der Mainstream ist zerfallen in kleine Streams. Aber jetzt feiert man sozusagen in den Feuilletons den Todestag von Kurt Cobain. Man feiert ihn, man erinnert an ihn. Ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir uns an diese alten Idole doch noch klammern? Ja, Gott, ich bin aufgewachsen mit vielen Idolen über die Jahrzehnte und habe mich natürlich auch, gerade als ich jünger war, daran orientiert. In gewisser Weise sehnt man sich ja immer auch nach den großen Konsensfiguren. Es gibt dieses große Bedürfnis nach Heldenverehrung im Pop und es gibt ja auch diesen Standortfaktor Pop im globalen Wettbewerb. Pop ist Teil des Stadtmarketings. In Seattle gibt es ein Jimi Hendrix Museum und natürlich Cobain ist auch ein Publikumsmagnet und man sehnt sich nach diesen Figuren, auch wenn sie tot sind. Aber gibt es eigentlich einen Friedhof, auf dem man Cobain besuchen kann? Ich habe gelesen, es gibt bis heute keinen. Stimmt das, weil man sich den Massentourismus am Grab in verschiedenen Städten nicht vorstellen kann? Da sollten Sie sich unbedingt mal an die Stadtverwaltung von Seattle wenden mit dem Vorschlag. Ich glaube, die würden für ihr Stadtmarketing einiges gewinnen, wenn sie da einen Friedhof mit einer entsprechenden Pilgerstätte hätten, wo sie die Leute hinleiten können. Ich verstehe es eigentlich auch nicht, aber vielleicht haben die Erben von Cobain da irgendwas dagegen gesagt. Und vielleicht waren auch die Erfahrungen beispielsweise von Paris, von Père Lachaise, maßgeblich, wo ja das Grab von Jim Morrison bis heute ein Pilgerort ist und die Friedhofsruhe da nicht unbedingt immer gewahrt bleibt.